Live. DJ Session mit Mogwai. Einen wunderschönen guten Abend, Sektor. Es ist mal wieder soweit. Es ist 1 Live DJ Session Zeit im Sektor, wie jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr für euch. Und das mit aktuellstem Club Sound im Gepäck in der ersten Stunde. Wir mit mir, Mogwai, und den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht's weiter heute mit unserem Gast-DJ von 23 Uhr bis 0 Uhr. Das ist Nap Sky. Und danach spielt noch von 0 bis 1 heute Ramp You aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Soviel zum Ablauf. Und ich gehe jetzt hier mal direkt los. Und das mit der ersten coolen Platte, die kommt von Left Hand featuring Kim Appleby und heißt I Need Your Love. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. Nobody know my trouble begun. Ooh, Lord, and Double the guy. Die 1 Live DJ Session und das gerade mit mir, Mogwai. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Hook and Sling und heißt Cruel Summer featuring Darcy. Ja, und für alle, die sich mehr für die Playlist von heute interessieren, die sollten doch einfach mal in die neue 1 Live App gehen. Hört euch dort die DJ Session nochmal an und findet dort dann natürlich auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1 Live DJ Session. Als nächstes kommt jetzt hier Sebastian Drums featuring Avicii, My Feelings for You im Mark Knight Remix. Tell me. DJ-Session mit Mogwai. House at its best von Chapter and Verse und der Track heißt Set You Free. Ihr hört 1 live und das mit der 1 live DJ Session und das gerade mit mir Mogwai. Ja, und wenn ihr diese oder aber auch andere Sendung gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach in die neue 1 live App. In der App findet immer die aktuellste Show und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal wo euch offline anhören. Als nächstes kommt Piero Pirupa und sein neuer Clubhit Put Your Hands Up. Satisfaction. push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Live läuft bei euch im Radio und das gerade mit mir, Mogwai. Wir versorgen euch für jeden Samstagabend mit aktuellstem Club-Sound. Was hier gerade läuft, kommt von Martin Aiken und heißt Future. Und danach geht es weiter mit Gorb und Elia featuring The Melody Man und ihrem Track Deeper Love. Salvation. need to know you're my last temptation. Live-DJ-Session und das immer noch mit mir, Mogwai. Gleich um 23 Uhr geht's hier weiter mit unserem Gast-DJ Nepsky. Und von 0 bis 1 spielt dann nachher noch Rampew aus unserem 1-Live-DJ-Session-Residency-Team. Ich wünsche euch noch weiterhin eine ganz heiße Nacht da draußen. Habt viel Spaß bei allem, was ihr so treibt. Und natürlich weiterhin viel Spaß mit der 1-Live-DJ-Session und mit den Sets gleich von Nepsky und Rampew. Now you wanna run away. You call me up at night and told me you made it up. Tomorrow you want me again. And now I've got a feeling like you just want me around when you're lonely. Calling me with pretty words, telling me I'm your one and only. You go ahead and start. At the count of three, I want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. One, two, three. You make me go. I've been trying hard to make it to your heart. Running around in circles. You make me feel comfortable. Remember when we took a cab and you held my hand? Now we're on an endless road. And now I've got a feeling like you don't want me around when I'm hurting. Still you're calling me with pretty words, telling me I'm your one and only. You go ahead and start. At the count of three, I want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. Keep making noise. Keep making noise. One, two, three. You make me go.

been told not to look on the dark side, but it was all that I could see. And then you show me the start of a new life, and baby, now hey Sektor, ihr hört 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session. In der letzten Stunde habt ihr das Set gehört von unserem heutigen Gast DJ Netsky aus Belgien. Und hier geht's jetzt weiter mit Rampew aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Viel Spaß jetzt mit 60 Minuten in the Mix von und mit Rampew. Space. Thank you. DJ Session mit Rampew. Hier ist 1 Live und ihr hört die dritte Stunde der 1 Live DJ Session. Heute haben wir für euch Rampy aus unserem Resident Team zu Gast. Jetzt hört ihr den Track Vape von DOP im Dave DK Remix. DJ Session mit Rampew. Thank you. sind mitten in der dritten Stunde der 1Live-DJ-Session, heute mit Rampy aus unserem Resident-Team. Als nächstes hört ihr Freie Sicht von Oberst und Buchner im Shubo Star Remix. Session mit Rampy. Und das war die 1Live DJ Session mit mir, Mogwai, einem Mix von NetSky und gerade läuft noch der Resident Mix von Rampue. Wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das Ganze einfach in der 1Live App machen. Da findet ihr alle Episoden der DJ Session jederzeit zum Nachhören. Session mit Graham Pugh. These are mine.